ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wir hören 100 Hörspiele aus den 100 Jahren Hörspielgeschichte. Mein Name ist Jörg Albrecht. Und ich bin Nora Gomringer. Hallo. Und wir haben ein ganz besonderes Stück jetzt. Ja, haben wir. Heißt Mutters Courage, beziehungsweise Mutters Courage auch immer wieder mal genannt. Und auch von Georges Tabori. In der Vorbereitung auf das Hörspiel habe ich so gemerkt, huch, wird vielleicht wirklich gar nicht Tabori ausgesprochen, sondern Tabori. Wahrscheinlich finno-ugrisch, Betonung erste Silbe. Das Stück Mutters Courage oder Mutters Courage wurde 1979 produziert. Tabori erzählt die Geschichte der Deportation seiner Mutter von Budapest nach Auschwitz und die Geschichte ihrer Rettung. Mit ihr zusammen. Mit ihr, ja, was. Also nicht wirklich mit ihr zusammen, natürlich. Nee, aber was aber ein ganz, ja, ein toller Kniff ist, ja. Weil man auf einmal merkt, wie schwierig es überhaupt ist, das Leben eines anderen Menschen zu erzählen, stellen sich dann auch für mich so Fragen, das darf man erzählen, ja. Wie erzählt man? Und die Mutter muss wohl selbst immer wieder auch ihren erzählenden Sohn liebevoll einen Lügner genannt haben, wie ja vielen Autoren, die fiktive Stoffe bearbeiten, oft gesagt wird, sie seien lügend. Aber hier eine Mutter, die quasi auch immer an den Erinnerungen des Sohnes so ein kleines Moment, ein Häkchen einsetzt und sagt, es war aber so und so. Und dann sagt der Sohn, ja, aber ich erzähle es so und so, damit und weil und so geht die Geschichte weiter und ja. Das ist kunstvoll und ganz zärtlich. Und ja, und es hat bei aller Ernsthaftigkeit dieser Geschichte dadurch auch einen Witz. Also wir gehen umso mehr mit in die Hölle eigentlich, also nach Auschwitz, weil eben auch ja dieses Fabulieren dazugehört, auch selbst in diesen Situationen oder es von Tabori zumindest im Nachhinein so gewendet wird. Das hat ja auch ganz viel mit dem jüdischen Humor zu tun, dass das so passieren kann. Ja, Schmerz und Scherz nah beieinander. Das ist ja immer das, was zum Beispiel auch ja, Autoren wie Dorothy Parker auszeichnen. Ja. Aber wir reden ja jetzt über Leute wirklich, die wie Tabori selbst so gezeichnet wurden von der Shoah. Ja. Der Vater, die umgebracht in Auschwitz, er selbst als junger Autor auf einer Odyssee in London zum Teil, dann auch eingesetzt in Palästina. Als Leutnant hast du das auch recherchiert, total. Nein, verrückt. Zwischen 41 und 43 war er im Dienst der britischen Armee eingesetzt in Palästina und da stationiert. Und dann nach 43 ist er nach London gegangen, wo die ersten Drehbücher und Übersetzungen erschienen sind und auch das Arbeiten mit dem Theater in den Vordergrund gerückt ist. Und das wir ja auch sehr stark hören eben. Ne? Es ja. Ist im Grunde, er thematisiert es ja zwischendurch auch, also das ist an der Stelle, an der eigentlich die Mutter in Auschwitz ankommt und die Angekommenen dort alles erstmal inspizieren und dann wird gesagt, sie warten eigentlich auf ihren Auftritt auf dieser Bühne und dann sagt Tabori, aber auch selber, es ist eigentlich, ja, man kann jede Metapher so weit dehnen, bis sie reißt, so ungefähr. Also es ist auch immer natürlich die Reflexion dieses künstlerischen Schaffens und eigentlich auch die Unmöglichkeit, das zu verarbeiten, aber die er so offenlegt. Und für mich war es so berührend, weil dieses Gespräch mit der Mutter, die ja durch eine Schauspielerin, durch Brigitte Kahn gesprochen wird, dieses Drehen und Wenden des Erinnerns eben so stark in den Fokus rückt. Also dass es auch ein Aushandeln ist zwischen den Generationen. Was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen? Genau, und das ist wirklich die brennende Frage. Ja. Ist es mir erlaubt, die Geschichte meiner Mutter in dem Fall eben auch zu erzählen? Aber wir können froh sein, dass sie erzählt wurde, weil es auch so eine Geschichte der Selbstermächtigung und der Schleue ist und des Moments. Ja. Ein Moment, der so vielen komplett verwehrt war, weil es eben nicht das Glück gab. Ja. Und auch diese, dieser beinahe schon banale Moment am Ende, wo sie einfach bei der Schwester ankommt und sie Romy spielen, aber das natürlich die Rettung aus dieser Hölle ist. Ja, aber nicht so viel verraten. Wir dürfen auf keinen Fall über den irren Twist des Glücks da eine zu dezidierte Auskunft geben. Was mich sehr berührt hat, ist, dass Georges Tabori ja eigentlich, Georges

Naja, was ich dir zuliebe behalten hatte, damit du eine Geschichte daraus machen kannst. Hab ich inzwischen alles vergessen. Und mehr als dich von Zeit zu Zeit korrigieren kann ich nicht. Ich meine, wenn du das willst. Ja, aber nicht zu viel. Nein, aber du neigst zu Übertreibungen und so schön Färbereien, mein wann, Schatz. Wann, wie, wo, was, wo? Wo habe ich übertrieben? Ja, also ich kann mich zum Beispiel wenig an Sonnenstrahlen in Kathedralen erinnern. Entschuldigung, du hast mir gesagt, es war ein schöner Sommertag. Ich nehme an, die Sonne hat geschienen. Und glaubst du, dass es aufhört zu scheinen, nur weil man dich deportieren? Trotzdem. Also ich stand einfach da. Ich stand da und ich schaute mich um nach bekannten Gesichtern, ja. Und dann hielt ich mich ganz still und hoffte, dass mein gutes Betragen günstig auffallen und vielleicht zu einer Freilassung führen würde. Eine ganz dumme Hoffnung. Aber wenn du ein braves Mädchen bist... Wird schon alles gut werden. Ja. Das war die goldene Regel ihres Lebens. Eine etwas so realistische Regel wie das Gebet des kleinen alten Mannes, der in Ermangelung eines Hutes seinen Kopf mit seiner von Altersflecken besprenkelten Hand bedeckte. Meine Mutter versuchte, ihn nicht zu beachten. Aber dann wurde sie auf etwas anderes aufmerksam. Einen Zug, der zwei Gleise entfernt mit Ferienreisenden auf seine Abfahrt wartete. Dort herrschte ein anderes, vertrauteres Chaos. Gepäckträger mit hoch aufgetürmten Karren. Gefolgte von misstrauischen Federn, die sich rücksichtslos ihren Weg in überfüllte Abteile bahnten. Mütter, ganz aufgeregt, die sich den Kopf zerbrachen, ob der Gashahn zugedreht war. Kinder mit Segelbooten, mit Strandballen und mit Stoffpuppen. Die von ihren Eltern angeschrien oder mit Maulschellen bedacht wurden. Also da war mir, als sehe ich meinen Mann mit seiner kecken Kreissäge, die Zigarre schräg im Mund, wie er versuchte, seine Reiseuntauglichkeit damit zu überspielen, dass er den Gepäckträger anblaffte. Lässig umherschlenderte, zugleich das Gepäck aus den Augen verlor und die Familie zu einem für Geistliche reservierten Wagen führte. Ach, ich sah die beiden Jungen in ihren Matrosenanzügen, die plötzlich verschwanden, gleich darauf in einem Erste-Klasse-Abteil aufgespürt wurden, wo sie fantastische Geschichten von großen Abenteuern austauschten. Ich sah all die langen Sommer am See. Mit sich schälenden Nasen. Mückenverseuchten Abendessen im Garten. Ach, und die Nachmittagsspaziergänge. Und Liebe auf sandigem Laken. Dann von einer Minute zur anderen, so schien es, fand ich mich plötzlich in einem Viehwagen wieder. Zusammengepfercht mit 200 Mitreisenden. Unsere Füße schwebten halb in der Luft und nachdem die Seitenbretter hochgezogen und verriegelt worden waren, war tiefe Dunkelheit. Bis auf einen Streifen Sonnenlicht, der durch zwei lose Planken hereinfiel. Was war das?